Das Wort Häkeln wird von Haken abgeleitet und ist eine Art des Strickens. Es wird vermutet, dass antike Seile und Netze durch Fingerhäkeln hergestellt wurden. Man glaubt, Häkeln sei schon sehr alt, da das Handwerk sehr einfach ist. Es lässt sich nicht genau bestimmen, wann die Menschen zu häkeln begannen. Die ersten Funde stammen aus den ersten Jahrhunderten aus Ägypten. Bereits im 12. Jahrhundert wurde in Europa gehäkelt. Nonnen in Frankreich verzierten Altartücher und Messgewänder. Schon 1812 schrieb Elizabeth Grant ein Buch, in dem über die Strickkunst von Hirten berichtet wird. 1824 erschienen in einer Zeitung die ersten Häkelmuster. Im Jahr 1847 erschienen erstmals Anleitungen zum Häkeln in einer Zeitung. Den Aufschwung hatte das Häkeln im 19. Jahrhundert in Irland. Von 1845 bis 1849 herrschte dort eine Hungersnot und die Menschen begannen wegen ihrer Armut zu häkeln, um ihre Familie zu ernähren. Die gehäkelten Produkte wurden verkauft. Damit verdienten die armen Leute Geld. Durch das viele Häkeln in Irland verbreitete sich das Handwerk in ganz Europa. In der industriellen Revolution wurde das Garn billiger und somit das Häkeln für alle möglich. In dieser Zeit blieben viele Mädchen und Frauen zu Hause, um das Häkeln zu erlernen. Denn die irische Häkelarbeit war so beliebt, dass immer mehr hergestellt werden musste. Damals konnten sich nur die Reichen gestrickte Produkte kaufen, die Häkelarbeiten konnten sich auch die armen Leute leisten. 1910 bis 1920 wurden Häkeleien immer kunstvoller. Sie wurden aus weißen Fäden, heller Seide und Perlen hergestellt. 1945 bis 1960 lebte das Häkeln neu auf und es wurden fantasievolle Formen entworfen. Die Häkelkunst wurde immer bunter und farbenfroher. Bis zum Ende des Jahres 1960 war das Häkeln eine Hausfrauenbeschäftigung. 10 Jahre später fanden auch junge Leute Gefallen an diesem Handwerk. Heute gibt es ausführliche Bücher und Zeitschriften mit unzähligen Mustern und Vorlagen. Häkelprodukte können heutzutage auch maschinell hergestellt werden. Es werden nicht nur Wollprodukte verwendet, sondern auch chemische Fasern. In der Volksschule wird bereits ab der 1. Klasse Häkeln gelernt. Anfangs werden Luftmaschenschlangen gehäkelt und für Basteleien und Spielereien verwendet. Auch Armbänder, Ketten und Topflappen können mit den Volksschülern und Volksschülerinnen hergestellt werden.